Erster, wenn ihr das Land durch das Los verteilt, sollt ihr einen Teil als heiliges Geschenk für den Herrn reservieren, der etwa 12 Kilometer lang und 10 Kilometer breit ist. Zweiter, innerhalb dieses Gebiets soll ein quadratischer Platz für das Heiligtum reserviert werden, wobei um das Gebäude herum ein freier Raum bleiben muss. Dritter, in diesem großen Bereich sollst du eine Fläche abmessen, auf der das Heiligtum und der besonders heilige Ort stehen werden. Vierter, dieser heilige Teil des Landes gehört den Priestern, die im Tempel dienen, damit sie dort Platz für ihre Häuser und einen heiligen Raum haben. Fünfter, ein weiterer Bereich soll den Leviten gehören, die für die Arbeit am Tempel verantwortlich sind, damit sie dort 20 Städte zum Wohnen besitzen. Sechster, neben dem heiligen Bereich sollt ihr einen Platz für die Stadt festlegen, der dem gesamten Volk Israel gehören soll. Siebter, der Anführer bekommt Land auf beiden Seiten des heiligen Bereichs und der Stadt, das sich von der westlichen bis zur östlichen Grenze erstreckt. Achter, dieses Land soll sein Eigentum sein, damit die Anführer mein Volk nicht mehr unterdrücken, sondern den Rest des Landes den Stämmen Israels überlassen. Neunter, Gott sagt den Anführern Israels, dass sie mit der Gewalt aufhören und stattdessen für Recht und Gerechtigkeit sorgen sollen, ohne das Volk zu berauben. Zehnter, ihr sollt ehrliche Wagen benutzen und dafür sorgen, dass die Maßeinheiten für trockene und flüssige Waren immer korrekt sind. Elfter, die Maßeinheiten für Getreide und Flüssigkeiten sollen einheitlich geregelt sein, damit alle Berechnungen auf demselben Standard basieren. Zwölfter, auch das Geldwesen muss genau geregelt sein, damit die Gewichte für Silbermünzen überall den gleichen Wert haben. Dreizehnter, dies ist die Abgabe, die ihr leisten sollt, ein kleiner Teil eures Weizens und eurer Gerste muss für den heiligen Dienst abgegeben werden. Vierzehnter, für das Öl gibt es ebenfalls eine feste Regel, nach der ein bestimmter Teil der Ernte als Abgabe bestimmt ist. Fünfzehnter, von euren Schafherden müsst ihr ebenfalls Tiere für die verschiedenen Opfer abgeben, damit das Volk mit Gott versöhnt werden kann. Sechzehnter, das gesamte Volk im Land ist dazu verpflichtet, diese Abgaben an den Anführer in Israel zu leisten. Siebzehnter, der Anführer ist dafür verantwortlich, die verschiedenen Opfer an den Festtagen und Sabbaten vorzubereiten, um Sühne für das Volk Israel zu schaffen. Achtzehnter, Gott befiehlt, dass am ersten Tag des ersten Monats ein fehlerloses junges Rind geopfert werden soll, um das Heiligtum zu reinigen. Neunzehnter, der Priester soll etwas Blut von diesem Opfer nehmen und es an die Türpfosten des Tempels sowie an die Ecken des Altars streichen. Zwanzigster, am siebten Tag des Monats soll dasselbe für Menschen getan werden, die unabsichtlich gesündigt haben, damit der Tempel rein bleibt. 21. Am 14. Tag des ersten Monats sollt ihr das Passafest feiern, bei dem ihr 7 Tage lang Brot ohne Hefe essen müsst. 22. An diesem Tag muss der Anführer ein Opfer für sich selbst und für das gesamte Volk des Landes vorbereiten. 23. Während der 7 Festtage sollen täglich mehrere Tiere als Brandopfer für den Herrn und ein Ziegenbock als Sündopfer dargebracht werden. 24. Zu jedem Tier muss der Anführer auch eine bestimmte Menge an Getreide und Öl als Speiseopfer hinzufügen. 25. Im 7. Monat soll der Anführer beim großen Fest 7 Tage lang genau dieselben Opfer wie beim Passafest vorbereiten.